Thomian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind wir ausschließlich im Fernsehen zu empfangen, nicht bei 1Live. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Anruferin und das ist Daniela. Und Daniela ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen. Daniela, um was geht's bei dir? Um eine Vergangenheitsgeschichte. Ja, welche Art von Geschichte ist das? Was ist passiert? Missbrauch in der Familie. Missbrauch in der Familie? Ja. Der an dir begangen wurde? Ganz richtig. Wie alt warst du da? So, es fing mit 2-3 Jahren an. Kann man sich da erinnern? 2 Jahre? Nicht so ganz, aber durch Erzählungen weiß ich. Und wie lange ging es dann? Bis zu meinem 17. Lebensjahr. Bis zum 17. Lebensjahr. Wer war es? Mein Vater. Das heißt, deine ganze Kindheit, deine ganze Jugend hast du in diesem Martyrium verbracht. Ganz richtig. Was hat der Vater mit dir gemacht? Der hat mich geschlagen jahrelang, missbraucht, gedemütigt und halt psychisch runtergezogen. Der hatte bis zu deinem 17. Lebensjahr auch Geschlechtsverkehr mit dir? Ja. Geschützten Geschlechtsverkehr? Nein, nicht direkt. Bist du mal schwanger gewesen von ihm? Ja. Du bist schwanger gewesen? Ja. Wie alt warst du da? 15. Und was ist da passiert? Ja, es war an einem Wochenende, wo ich aus dem Kinderheim bei ihm zu Besuch war. Und Ach, du hast nicht zu Hause gelebt? Nein. Aha. Von meinem 5. Lebensjahr bin ich im Kinderheim groß geworden. Und bist dann immer wieder zu ihm zu Besuch alle gefahren? Ja, 2 Wochen. Und dann ist das immer passiert? Ja. Und so dann auch an dem Tag, als du, was du gerade erzählen wolltest. Ja, das ist jetzt die Erinnerung, was jetzt, warum es jetzt so hochgekommen ist. Ich hatte jetzt gestern Entschuldige noch, du wolltest das noch erzählen mit der Schwangerschaft. Ja, die Schwangerschaft war ganz ungewollt und total planlos. Und meine Mutter hat das 6 Jahre später erst erfahren, dass mein Vater so drauf war. Aber du warst schwanger. Und was ist dann aus der Schwangerschaft geworden? Ich habe es abgetrieben, musste es abtreiben lassen. Wer hat das in die Wege geleitet? Die aus dem Kinderheim, die Mitarbeiter. Hast du denen erzählt, wer der? Ja. Ach, du hast denen erzählt, wer der Vater ist? Ja. Da warst du 15. Und, ganz richtig. Und dann ist nichts passiert? Leider bis zum 16. Lebensjahr nicht. Aber mit 17 bist du dann auch nochmal von ihm missbraucht worden? Nee, bis zum 17. Bis zum 17., ja. Wem hast du überhaupt irgendwas mal angedeutet? Dem Psychologen im Kinderheim. Also während der ganzen Zeit, als du auch noch jünger warst? Ja. Wie haben die darauf reagiert? Die haben dann mit Beginn meines 16. Lebensjahres haben die Polizei eingeschaltet. Aber das ist ein bisschen reichlich spät. Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal den Psychologen was gesagt hast? So um die 12. Unglaublich. Und die haben nicht das wahrgenommen, die haben das nicht als Warnsignal gedeutet? Nee, leider nicht. Als Hilferuf? Nicht so. Erzähl mal ein bisschen über die Rolle deiner Mutter. Ja, meine Mutter hat mich als Kind mit ungefähr 2 Jahren hat sie mich abgeschoben. Mhm. Weil ich ADHS als Kind war. Mhm. Und so ein bisschen davon noch habe. Mhm. Und sie konnte mit meiner Krankheit nicht umgehen. Und deshalb hat sie mich dann zum Vater abgeschoben. Und der wiederum hat dich, als du 5 warst, ins Heim gegeben? Nee, ich wollte ins Kinderheim, weil ich eben durch meinen Vater nicht mit Kindern in Kontakt treten durfte. Und ich wollte mit Kindern spielen und nicht mehr alleine sein. Gut, aber wer hört auf ein 5-jähriges Mädchen, wenn das sagt, ich will ins Heim und der Vater sagt nein? Mein Vater hatte das Sorgerecht nicht gehabt. Wer hatte das Sorgerecht? Das Jugendamt. Ach so. Ja. Und dann, ich verstehe es trotzdem nicht, wie du als 5-jähriges Kind das dann hast in die Wege leiten können, dass du in ein Kinderheim kamst. Ich war bis zu meinem 5. Lebensjahr in verschiedenen Pflegefamilien. Mhm. Und die haben dann wiederum gesagt, dass es für mich nicht gut tut, weiter in verschiedene Pflegefamilien zu kommen. Ah, ich verstehe. Eine komplizierte Biografie hast du und du bist als kleines Kind hin und her geschoben worden. Ganz richtig. Du warst dann nicht nur bei dem Vater, so hatte ich es missverstanden gerade. Als die Sache dann endgültig aufgeflogen ist, was ist dann passiert? Jetzt vom Kinderheim aus her, oder? Genau, als man dann angefangen hat, dich endlich ernst zu nehmen. Ja, da hat man dann den Psychologen, also meinen behandelten Kinderpsychologen gefragt, ob sich da irgendwas in der Vergangenheit, in den Jahren, irgendwie in irgendeiner Art und Weise was angedeutet hat. Mhm. Und die haben dann durch mein ADHS das noch nicht so richtig erkennen können. Mhm. Und so mit dem 16. Lebensjahr haben die dann die Polizei eingeschaltet. Ja. Und dann habe ich mit einer Beamtin gesprochen und mit einer Betreuten aus dem, also mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Mhm. Und die haben dann die Anzeige gefertigt gegen meinen Vater. Ist es zu einem Prozess gekommen? Leider nein. Warum nicht? Weil mein Vater kurz bevor die Gerichtsverhandlung war, verstorben ist. Mhm. Und somit hat er dich alleine gelassen mit dem ganzen Unglück? Ja. Er hat sich dem entzogen? Ganz richtig. Was denkst du heute? Du bist heute 35 Jahre alt. Was denkst du über deinen Vater? Ich hasse ihn. Man mag ja gar nicht das Wort Vater aussprechen. Ja. Das ist ja gar nicht passend. Nee, das ist nur mein Erzeuger, mehr nicht. Er hat dir ja auch, wie du es gerade gesagt hast, auch körperliche Gewalt angetan. Das heißt, er hat dich geschlagen und dich misshandelt. Ja. Hauptsächlich mit einem Schlagstock. Wie hat er das genau gemacht? Wenn ich unartig gewesen bin, ist er meistens ausgerastet oder ich wurde nervös und das war ihm dann zu viel. Mhm. Dann griff er mal zu dem bestimmten Stock hin und da hat er einen ganz bestimmten immer in der Ecke stehen gehabt. Und wie hat er auf dich eingeprügelt? Auf den Po. Mhm. Das heißt, mit welchen Gefühlen bist du dann immer zu deinem Vater gefahren oder gegangen? Eigentlich mit dem Gefühl, dass ich eigentlich geliebt werde. Oder geliebt werden wolltest? Ja, genau. Ach, das heißt, du hast in dem Kinderheim gar nicht gesagt, ich will da nicht hin? Zu Anfang nicht. Hinterher ja. Aber die haben das nicht ernst genommen. Leider nein, zu spät. Lebt deine Mutter noch? Ja, meine Mutter lebt noch. Wie ist dein Kontakt zu deiner Mutter? Gar nicht mehr. Hm. Wie lebst du denn jetzt mit all dem Unglück, was man dir angetan hat? Ich habe Probleme mit dem Schlafen, weil im Schlaf die ganzen Situationen wieder hochkommen. Und im Schlaf verarbeitet man ja alles ein bisschen intensiver, als wenn ich jetzt unter Leuten bin. Und das ist ziemlich schwer. Warst du denn? Ja. Da ich hier in Hamburg auch keine Therapiemöglichkeit habe zurzeit. Warum nicht? Weil ich teilweise durch viele Wartelisten ziemlich lange warten muss und bisher keinen Platz bekommen habe. Warst du denn in den vergangenen Jahren mal in einer Therapie? Bevor ich nach Hamburg gezogen bin, ja. Mhm. Aber das ist natürlich so gewaltig, was dir angetan wurde, dass man da viele Jahre Therapie braucht. Wie lange insgesamt warst du denn in einer Therapie? Also knapp 18 Jahre. Durchgehend. Und dennoch ist es so akut und schmerzt dich immer noch so sehr. Ja. Ja, das kann man aber auch verstehen, wenn du sowas mitgemacht hast, dass man das auch nicht in ein paar oder so, sogar nicht in vielen Therapien hinbekommt, sondern dass du wahrscheinlich dauerhaft auch eine Stütze und eine Hilfe brauchst. Das ist richtig. Wie, Wie lebst du zurzeit? Bist du Single oder hast du eine Verbindung, einen Partner? Also ich bin dabei, eine Beziehung aufzubauen. Mit einem Mann? Ja. Mhm. Allerdings durch diesen Mann kam jetzt die Erinnerung wieder ganz, ganz extrem hoch. Ist das der erste Versuch, eine Beziehung aufzubauen? Seit langem, ja. Es gab also schon mal eine Beziehung? Ja, sogar eine Ehe. Ach, hast du auch Kinder? Nein, kann keine Kinder bekommen. Warum nicht? Weil ich aus psychischen Gründen mir die Gebärmutter habe rausleben lassen. Aus psychischen Gründen? Ja. Was heißt das? Ich habe vor ungefähr 10 Jahren eine Fehlgeburt gehabt, die ich nicht ganz verarbeitet habe noch. Also da kommt noch ein großes Problemfeld dazu, was dich belastet. Ja. Und dann hast du dir die Gebärmutter rausnehmen lassen, ja, damit du nicht nochmal schwanger wirst? Damit ich nicht nochmal in die Vergangenheit gehe und nochmal alles vertiefe. Verstehe, verstehe. Wenn du in Kontakt bist, im engen Kontakt bist mit und zu einem Mann und du hast diese schlimmen Erinnerungen in deinem Herzen, in deinem Kopf, kannst du dich überhaupt auf Erotik und Sexualität einlassen? Nicht so wirklich. Hast du schon mal Freude oder Spaß empfunden bei Sexualität? Eher weniger. Könnte mir vorstellen, dass es dann eher um eine gute, innige, menschliche Beziehung zu einem Partner geht. Ganz richtig, ja. Daniela, das tut mir wahnsinnig leid, was dir widerfahren ist in deinem Leben. Wir können das ja nur erahnen, das ist ja ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was du erlebt hast, was du jetzt gerade hier erzählen konntest. Mhm. Du sagst, du kriegst jetzt keine Therapie in Hamburg und das ist alles kompliziert, du bist auf irgendwelchen Listen und so weiter. Dennoch möchte ich, dass mein Psychologe mit dir spricht. Vielleicht gibt es doch noch eine Idee, vielleicht haben wir noch ein Hintertürchen für dich offen, was wir dir zeigen könnten. Das wäre schön. Vielen Dank für dein großes Vertrauen, dass du hier angerufen hast und das auch alles so aus deinem Leben erzählt hast. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft, alles Gute und auch in der Beziehung Glück, dass du stabiler wirst. Dankeschön. Dann legst du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle mal einen herzlichen Gruß an den sehr netten Kollegen Jan Böhmermann. Ich habe ihn heute in seiner Sendung überrascht und habe dort angerufen. Er wusste davon nichts, das hatte die Redaktion organisiert und das war wirklich ganz sonderbar. Ich habe das ja hier nun schon tausende und tausende Male erlebt, aber in der anderen Rolle, da sitze ich hier und ihr müsst unter Umständen warten, bis ihr dran kommt. Und so saß ich dann brav am Telefon und wartete, bis ich dran kam und ich hatte richtig Lampenfieber. Das ist ja ein kurioses Gefühl, wenn man da in so einer Warteschleife drin hängt und irgendwann spricht der Moderator einen an. Aber er war grandios, er hat mich dann schon nach 5 Sekunden oder so gleich erkannt. Also schöne Grüße an Jan Böhmermann und sein Publikum. Hier ist Ute. Ute ist 46. Guten Morgen, Ute. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Lampenfieber, ja, super. Hast du? Ja, habe ich auch. Das ist eine bizarre Situation, ne, wenn man da wartet und gleich absolut. Ist man dann irgendwann. Aber das ist dann auch gleich verloren wieder, das Lampenfieber. Wenn wir beide erstmal richtig ins Gespräch kommen, ist es vergessen. Ja, wollen wir es hoffen. Um was geht's denn? Ja, Domian, ich rufe an, weil ich totale Angst habe vor diesem Sturm, der gerade bei uns wütet. Von wo rufst du an? Ich rufe aus St. Peter-Ording an. Ja, aber es ist ja extrem schlimm in St. Peter-Ording. Ja. Wir haben ja heute Abend die Nachrichten verfolgt und was man von Norddeutschland sehen könnte, war ja furchtbar. Wie ist die Situation ganz aktuell bei euch? Also aktuell ist es, dass wir also fast an die 170 Stundenkilometern haben. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ja, es sind fast 11-12 Stundenkilometer pro Stunde. Und es sieht also so aus, dass bei uns also auch schon wirklich fast die Deiche abgesichert werden müssen mit Sandsäcken, weil wir haben ja eigentlich Teerdeiche. Mhm. Und das Wasser läuft also auch schon bei uns rein. Ne? Besteht denn die Sorge, dass die Teerdeiche in St. Peter-Ording brechen? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Aber man macht sich ja. Es gibt so gewisse Bereiche bei uns. Also wir haben ja St. Peter-Ording, es gibt St. Peter-Dorf, Böhl und Ording. Mhm. Und in Ording gibt es eine gewisse Situation, da gibt es Gosch, da ist die Buhne. Mhm. So, und da geht es schon los, so, da ist kein Deich, so, und da läuft das Wasser jetzt natürlich total rein. Wohnst du denn nah am Meer? Ja, 15 Minuten vom Deich entfernt. Und wohnst du in einem stabilen Haus? Hoffen wir mal. Und hoffentlich nicht unterm Dach, dass die Dachpfannen wegfliegen. Also im Moment fühle ich mich eigentlich nicht so wohl. Also ja, was heißt ein stabiles Haus? Also ich wohne in einem Familienhaus und ich wohne oben. Mhm. Unten wohnen eigentlich die Vermieter, die eigentlich aber in Soest wohnen. Ja. Aber egal, so, und oben bei mir, also da biegen sich also wirklich schon die Fensterscheiben. Und wahrscheinlich rappeln die Dachpfannen. Ja. Ja, das war ja hier schon in Köln heute schon vorhin ziemlich heftig. Natürlich nicht vergleichbar mit eurer Situation. Warst du heute Abend mal draußen? Ja, also ich bin ganz kurz mal draußen gewesen bei meiner Nachbarin, weil es wirklich dringend war. Und also mich hat es wirklich fast umgehauen. Ja. Also das war sowas von schlimm. Ich konnte mich kaum halten. Es ist ja auch gefährlich rauszugehen, weil alles Mögliche durch die Luft fliegen kann und dann hat man es am Kopf. Ja, dann richtig. Ganz genau. Wie ist es in St. Peter-Ording mit den Weihnachtsmärkten? Sind die alle zu? Ja, komplett. Alles ist dicht. Also wir haben ja eigentlich nur einen Weihnachtsmarkt, aber der ist zu. Also, Ja, das ging auch gar nichts machen. Wir haben im Fernsehen hier auch gesehen, dass so viele Halligen umflutet sind, dass die Leute gar nicht raus können. Das muss ja auch ein gruseliges Gefühl sein, wenn man da mitten im Meer sitzt und rumherum tobt. Das habe ich auch gesagt. Also mein Traum ist ja immer gewesen, auch mal so auf einer Hallig zu leben und einsam. Und aber wenn man jetzt diese Bilder sieht, es ist so schrecklich, es ist so furchtbar. Ja, wäre mir auch mulmig. Ich hätte dann schon auch Angst, dass das Meer dann auch noch das Haus irgendwie erfasst. Ja, das habe ich hier also auch, also wirklich. Nun seid ihr noch also auf dem Fest? Wenn man sieht, dass sich hier so zwei, drei dicke Kiefernbäume, die 45 Jahre alt sind, mit einem tierischen Durchmesser, die sich mal biegen wie Streichhölzer, da wird einem schon das flößt Respekt ein. Aber es schneit nicht bei euch zusätzlich noch? Also es hat schon ordentlich geschneit, aber das war man nur so für eine halbe Stunde. Ja, es gab Fernsehbilder auch vom Brocken im Harz. Da tobt es ja ungeheuerlich und eben mit auch sehr viel Schnee, Schneestürme. Ich glaube, das Schlimme steht noch bevor. Heute Nacht gegen 4, 5, 6 Uhr soll es wohl richtig losgehen. Genau. Mensch, dann wünsche ich dir und natürlich allen Leuten, die uns im Norden zusehen, dass das glimpflich vorbeigeht und vor allen Dingen, dass niemand verletzt wird oder gar ums Leben kommt wie in Schottland. Das haben wir ja auch schon gehört. Richtig. Und dass der Spuk da morgen vorbei ist. Ja, das hoffe ich auch. Liebe Ute. Also wir hoffen auch, dass wir hier in St. Peter ordentlich davon kommen. Ja. Also dass es hier auch nicht das Wasser irgendwo reinläuft. Ja. Ich meine, also wenn man so hört, so Hamburg, das soll ja auch noch ganz schlimm werden. Der Fischmarkt heute Abend, heute Nacht steht unter Wasser. Und und auch besondere Grüße an die Bewohner der Inseln, der Nordseeinseln, die sind ja alle abgeschnitten im Moment. Da kommt ja kein Mensch rauf und kein Mensch runter. Ja. Liebe Ute, schöne Grüße in den Norden hier aus Köln. Und alles Gute euch allen. Danke, Domian. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Jonathan 30. Guten Morgen, Jonathan. Ja, guten Morgen. Hallo, Jonathan. Was ist dein Thema? Bei mir ist das Thema Sexsucht. Sexsucht? Genau, also oder Vermutung. Weil das, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das heißt, du bist sexsüchtig? Ja, also es ist so, dass ich mehrmals täglich was, also... Wie macht sich das denn bemerkbar? Ich mehrmals täglich mich selbst befriedige, auch so ein bisschen Nacht hinein. Hast du dich mehrmals täglich selbst befriedigt? So 3-4 Mal bis in die Nacht hinein. also bis zum Morgen. Genau. Hast du auch eine Freundin? Nee, hab nicht. Das ist auch das Thema, auch weil es schwierig ist für mich, eine Beziehung anzugehen. Weil? Ich immer diese Bilder im Kopf habe und auch die schlechte Gewissen haben muss. Was in diesen pornografischen Bildern. Das heißt, du konsumierst auch sehr viel Pornografie? Ja, genau. Das läuft alles nur über Pornografie bei dir ab? Ja. Das stumpft doch auch enorm ab, sicherlich. Ja, sicher. Irgendwann hat man alles gesehen und es interessiert einen fast gar nicht mehr. Genau. Und es ist einfach nur noch diese Gier nach diesen pornografischen Bildern. Mhm. Wie lange läuft das schon? So in der Intensität? Mit 17, 18. So lange schon? Ja. 3-4 Mal am Tag, immer mit Pornokonsum? Genau. Hattest du in dieser Zeit mal eine Freundin? Nee. Nee? Hattest du überhaupt schon mal eine Freundin? Nee. Aber du hast gerade, hörte es sich an, dass es doch schon mal was gab. Also nur sexuell, ne? Nur sexuell? Ja. Keine wirkliche Liebesbeziehung? Nee, also ich war schon mal verliebt, das schon. Mit 16, 17. Das schon. Mhm. Könntest du dich denn noch in eine Frau verlieben? Im Moment nicht. Warum? Weil dieses Schamgefühl einfach zu groß ist. Das Schamgefühl vor was? Gegenüber zu den Frauen. Warum würdest du dich schämen? Weil, ich kann es vielleicht beschreiben, das ist einfach dieses Gedanken an Sex, dieses ständige Sexgedanken. Ja. Könnte es andersrum auch sein, dass du gar keine Geduld mehr hast, dich auf eine Liebe einzulassen, weil du gleich an Sex denkst und gleich in die Kiste willst? Genau. Das heißt also, mit einer Frau zusammen sein, sagen wir mal 1-2 Monate, ohne dass irgendwas Sexuelles läuft, ist gar nicht denkbar für dich? Genau. Also meine ersten Gedanken an einer Frau, wenn ich sie sehe, ist eigentlich Sex. Sex, sofort? Ja. Und wenn das nicht funktioniert, tschüss, die nächste? Genau. Aber dann könnte man doch auch eigentlich denken, dass du es extrem darauf anlegst, viele so One-Night-Stands haben zu wollen. Genau. Die hast du auch? Nee, das nicht. Also ich bin da auch zu schüchtern, um auch eine Frau anzusprechen. Ach so. Ja. Hast du was getrunken heute Abend? Nee. Fragte Gott mal. Was machst du sonst im Leben? Was machst du beruflich zum Beispiel? Also ich bin in einer Werkstatt für Behinderte. Ja? Als Betreuer oder? Nee, als Beschäftigter. Als Beschäftigter. Genau. Hast du eine Behinderung? Psychische Erkrankung. Aha, welche Art? Also eine Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typ. Ja. Und noch eine Psychose. Aha, kann das damit auch zusammenhängen, diese extreme Sexsucht oder diese besondere... Daran habe ich auch schon gedacht. Also ich hatte schon mal eine Therapie angefangen im Bereich Persönlichkeitsstörung und... Da hatten wir mal das Thema auch angeschnitten, Sexsucht. Und da konnte ich leider nicht mehr weiterführen, weil ich, glaube ich, damals noch nicht so weit war. Mhm. Ja. Würde ich jetzt spontan sofort so kombinieren, wenn du mir das so erzählst, ja, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und den man sicher in einer guten Therapie auch etwas kanalisieren könnte, das Ganze. Das ist für mich einfach schon wichtig, da einfach diese Blockade oder auch die Schamgefühl zu lösen. Mhm. Ja. Du arbeitest in dieser Werkstatt, aber sonst lebst du alleine in einer Wohnung? Nee, auch ein betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen, ah ja. Genau, also stationär ist das, also von morgens halb 7 bis abends halb 9 ist jemand da. Mhm. Und nachts sind wir halt alleine. Mhm, verstehe. Gibt es denn so ein Gefühl der Einsamkeit in deinem Leben? Ja. Obwohl du mit vielen Leuten ständig zu tun hast? Genau. Mhm. Also, Jonathan, ich glaube wirklich, in dem Fall, bei den Gegebenheiten bei dir, ist das ein wichtiges Thema für einen Therapeuten oder für einen Arzt? Ja. Bist du denn im Moment auch in einer Therapie noch drin? Nee, also ich habe bis Juni, glaube ich, diesen Jahres eine Therapie gemacht, also ambulante. Mhm. Die habe ich aber auch doch erstmal pausieren lassen, weil ich einfach gemerkt habe, das war mir zu viel. Oder das wurde mir zu viel. Mhm. Das heißt, du lässt das pausieren, das könnte man wieder aufgreifen. Wahrscheinlich eine Warteliste wieder. Ja, na gut, aber immerhin könnte man es so als als Ziel ins Auge fassen. Ja. Ich mache folgenden Vorschlag. Mein guter Psychologe Peter ist ja heute auch hier. Mhm. Der hört sich das nochmal genau an, was du sagst. Okay. Und ich bin gespannt, was er wird's mir nachher erzählen, was er dir weiter empfiehlt. Mhm. Ich glaube, das wird in die Richtung gehen. Das ist ja gut. Lieber Jonathan, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Peter zurückrufen gleich. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir und hier ist Reni. Reni ist 71. Guten Morgen, Reni. Ja, schon guten Morgen, Domian. Reni, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich hoffe von dir jetzt einen Rat zu bekommen. Und zwar ist es so, beziehungsweise auf das Thema von gestern, ne, mit dieser Schuld. Ja, ne? Ja. Muss leben. Und zwar ist es so, meine Tochter, die ist 20 Jahre verheiratet gewesen. Mhm. Und die hat sich in diesem Jahr von ihrem Mann getrennt, weil er sie so psychisch fertig gemacht hat. Mhm. Ich habe jetzt erst rausbekommen, dass sie schon 1,5 Jahre in psychologischer Behandlung war. Mhm. Ist sie von alleine, sie hat niemandem was davon gesagt. Mhm. Und über ein Jahr schon Psychopharmaka genommen hat. Mhm. Und sagt sie mal, es blieb mir nur ein Ausweg. Entweder ich ziehe aus oder ich nehme mir das Leben. Mhm. Und sie ist dann ausgezogen, hat sich eine eigene Wohnung genommen. Was ja ein vernünftiger Schritt ist. Eben, ja. Eben. Mhm. Weil sie mal praktisch unterdrückt worden ist. Ne? Ja, ja. Aber jetzt geht es so, mein Schwiegersohn, der hat mir schon vor 18 Jahren Angebote gemacht, mit mir ins Bett zu steigen. Ach. Ja, was ich natürlich nicht getan habe. Ne? Wie alt ist denn der Knabe? Der ist jetzt 46. Mhm. So. Und dann wurde das immer schlimmer. Ich habe auch immer zugesehen, dass ich nie alleine mit dem war. Dann wollte mich im Arm nehmen, wollte mich küssen, komm, lass das doch und so. Und dann habe ich mir von jemand ein Diktiergerät geliehen. Stopp mal eben, wo du das weitererzählst. Diese Situation mit, er wollte dich in den Arm nehmen und so. Nein, er wollte mit mir auch ins Bett, hat mir das ein paar Mal angefangen. Oder so. Das war damals vor vielen, vielen Jahren. Ja, es hat vor 18 Jahren angefangen. Und zog sich die ganze Zeit durch? Ja. Ah ja, okay. Immer. So, jetzt Diktiergerät. Jede Situation, wenn ich mal so kurz alleine war, oder hier war, oder ich da zu Hause war, ne, im Arm genommen und sie küssen und warum und so und so. Und das hast du deiner Tochter nicht erzählt? Deswegen rufe ich dich ja an. Ich verstehe. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich habe das einer besten Freundin erzählt, schon als das passiert ist. Die sagt zu mir, bitte, bitte, sag nichts, nimm das mit ins Grab, sagt sie zu mir. Ne? Ich habe diese ganze Sache, dieses auch schon Gespräch aufgenommen, wo er mir diese Angebote gemacht hat, auf so ein Diktiergerät, auf so eine kleine Kassette. Ne? Und die habe ich ja hier noch liegen. Und meine Tochter ist jetzt im Trennungsjahr, ne? Das dauert ja noch ein Jahr, bis die Scheidung eingereicht wird. Und ich bin mit mir am Ringen. Soll ich es ihr sagen oder soll ich es nicht sagen? Deswegen rufe ich dich an. Mensch, Reni, wenn ich deine Tochter wäre, dann würde ich dir sagen, Mama, wieso hast du mir das denn nicht früher gesagt? Deswegen, weil ich bin im Zwiespalt. Ich habe es noch nicht mal zu meinem Sohn erzählt, ich habe es keinem erzählt. Mann. Und das bedrückt mich jetzt jahrelang. Das verstehe ich. Und zu Recht auch, das hättest du machen müssen. Du hättest ja die Tochter warnen müssen. Aber die war im Anfang war das mit der Ehe noch nicht so schlimm. Die waren schon 5 Jahre verheiratet. Und dann, sie wollten gerne ein Baby haben und dann haben sie mit künstlicher Befruchtung versucht. Und sie hat 2 wunderbare Mädchen bekommen. Mhm. Ne? Und, wir halten fest, er hat das, sag's nochmal, die ganzen Jahre über versucht. Immer wieder. Und wenn er es bei dir versucht hat, hat er es vielleicht bei anderen auch versucht und wer weiß, was da alles passiert ist. Ja, deswegen weiß ich ja. Das weiß ich ja nicht. So, jetzt ist die Frage, sollst du es jetzt deiner Tochter erzählen? Ja, ich weiß, die ist so im Zwiespalt, die ist sowieso schon mit den Nerven fix und fertig. In welchem Zwiespalt ist die Tochter? Ja, weil die haben zusammen ein Haus und sie ist ausgezogen aus dem Haus, hat sich eine kleine Wohnung genommen, hat nur ihr Bett und ihr Kleiderschrank und ihre persönlichen Sachen mitgenommen. Und jetzt geht es auch, da sind ja auch noch Kredit am Laufen. Und aber der Zwiespalt sieht nicht so aus, dass sie einerseits wieder zu ihm will. Nein, nein. Das auf keinen Fall. Nein, das auf keinen Fall mehr. Welchen Nutzen hätte das, wenn du es ihr jetzt sagen würdest? Ja, ich weiß nicht. Sie wäre am Boden zerstört. Sie wäre am Boden zerstört? Ja. Und ich habe Angst, weil sie schon mal vor über 20 Jahren schon mal einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und die hat so ein Mittel geschluckt da, ne? Und hat Operation jetzt, die hat Speiseröhre und alles sowas. Ne? Ah, ja, und, und ich habe Angst, wenn ich ihr jetzt das sage, dass sie wieder total mit den Nerven fertig ist, ne? Also ich finde, dass du, ich wiederhole das nochmal, dass du ihr es hättest viel, viel früher sagen müssen, um sie zu warnen. Ich bin gerade etwas sehr gebremst, ob du ihr das jetzt noch sagen sollst, weil du sie jetzt nochmal belastest. Eben. Du änderst an der Situation nicht. Sie will ja sowieso von ihm weg. Die Entscheidungen sind ja gefallen. Die ist schon weg und da gibt's gar, sie will gar auf keinen Fall mehr zurück. Nein. Wenn du es jetzt sagen würdest, würdest du es eigentlich vielleicht nur für dich tun, um deine Schuld loszuwerden. Ja, und deswegen, ich möchte jetzt nicht, dass sie noch weiter leidet, ne? Ich bin beinahe geneigt zu sagen, Reni, dann schweige jetzt. Ja, meine Freundin hat auch gesagt zu mir, bitte, bitte, bitte, nimm es mit ins Grab. Jetzt hat es keinen Sinn mehr. Nein, deswegen, ich wollte ja deinen Rat hören, weil ich jetzt im Moment so eine Wut auf ihn hatte. Der lässt sie alleine, auch finanziell nicht unterstützen. Die hat nur eine Halbtagsstelle. Dann mach du alles Menschenmögliche und hilf deiner Tochter. Unterstütze sie. Ich hab ihr schon geholfen. Ja, also alles, was du tun kannst, tu das jetzt für deine Tochter. Weil ich sehr handwerklich bin. Ich habe schon die Wohnung renoviert und habe ihr Wohnzimmerschrank und Couch und so gekauft. Ja. Ne? Obwohl ich auch nicht viel Rente bekomme. Ich hatte Anfang des Jahres hatte ich eine kleine Erbschaft gemacht. War nicht viel. Okay. Nein, es geht ja auch aber nicht nur ums Materielle, sondern dass du einfach immer für sie da bist. Und ich bin immer für sie da. Nur noch einmal, um es für mich nochmal zu verstehen. Hast du ihr das nicht gesagt, um ihr vielleicht doch nicht eine gute Ehe kaputt zu machen? Deswegen. Deswegen habe ich nichts gesagt, weil das ja im Anfang alles so wirklich. Das ist ja erstmal Anfang dieses Jahres, im Januar ist das erstmal rausgekommen, dass sie schon anderthalb Jahre, er wusste ja auch nichts davon, dass sie in psychologische Behandlung war, da hat sich Therapien geben lassen und hat Antidepressiva genommen. Das hat sie mir erst jetzt im Nachhinein erzählt. Ne? Ich habe ja immer gedacht, das ist mal die heile Welt. Ja, ich meine, er war ein Kontrollfreak und. Was er sagt, ist Gesetz und nur was er macht, ist richtig und sowas alles. Ne? Aber was für ein widerlicher Kerl das ist, wenn der dir versucht hat anzufangen, wo er gerade mehr oder weniger frisch verheiratet ist. Es ist schon 20 Jahre sind die verheiratet. Richtig ekelhaft ist das, richtig dreckig. Ja, und weil ich das nicht gleich, ich wollte da nicht zwischenmachen, dass die Ehe kaputt geht. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, man wolle auch bitte, bitte halt deinen Mund, sagt sie. Ne? Und jetzt, wo ich sehe, dass sie da, das hast du auf Deutsch gesagt, A-Punkt-Punkt auch ist. Ne? Dann halte jetzt auch weiter den Mund, Reni. Schweige. Also finde ich ja. Um deine Tochter zu schützen, du würdest ihr es ja im Nachhinein noch mehr kaputt machen. Und so vor allen Dingen, das Verhältnis zu dir wäre auch elementar gestört. Ja, und ich habe immer ein gutes Verhältnis, schon von Kind auf an. Wir waren wie zwei Freundinnen. Ne? Ja, und so. Ich glaube, selbst deine Erklärung könnte sie nicht so wirklich überzeugen, warum du nichts gesagt hast. Deswegen lass sie jetzt erstmal in Ruhe, vielleicht kann man, wenn sie sich komplett erholt hat, irgendwann mal drüber reden. Aber jetzt sei erstmal still. Ja, vielleicht, wenn sich, sie ist ja dabei, sich ein Losnehmen jetzt aufzunehmen. Ja, deswegen lass sie jetzt mal in Ruhe, unterstütz sie, umhege und pflege sie, damit sie wieder auf die Beine kommt und ein neues Leben starten kann. Das mache ich sowieso. So mach es, Reni. Deswegen wollte ich deinen Rat hören, ob ich ihr was sagen soll und so. Aber ich meine, das ist, die Trennung ist ja erst Anfang des Jahres vollzogen worden, dass sie da ausgezogen ist und das ist alles noch ein bisschen frisch, ne? Und sie ist sowieso, weil er manchmal auch, der haut ihr Sprüche rein und dies und jenes, die gehen unter die Gürtellinie und so. Ja. Da ist sie sowieso, da hat sie noch vor 4 Wochen noch einen Nervenzusammenbruch auf der Arbeit gekriegt, insofern, der Chef sie nach Hause geschickt hat. Und insofern sind wir uns einig, was zu tun ist. Alles klar. Ja. Liebe Reni, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Ne? Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns. Freithemennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Vielleicht, wenn jemand noch aus Norddeutschland nochmal anruft, zum Sturmdrama dort oben. Wir haben ja gerade schon aus St. Peter-Ording eine Anruferin gehabt. Dann machen wir jetzt weiter mit der Resi. Und Resi ist 63. Guten Morgen, Resi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Resi. Ja, ich möchte dir erzählen, dass ein Freund von mir, den ich in frühester Jugend kennengelernt habe, zu dem ich aber jahrzehntelang keinen Kontakt hatte, mal so sporadisch mal, der ist 68 und ich weiß, dass er am 27. Dezember sich das Leben nehmen wird. Ich weiß seit einiger Zeit, dass er sehr krank ist, eine Krebstherapie hinter sich hat, von der er sich viel erhofft hat und aber keinerlei Hilfe hat und keinerlei Aussicht, dass ihm medizinisch geholfen werden kann. Mhm. Aber wie ist denn euer Verhältnis jetzt, dass er dir so etwas Gravierendes erzählt? Ja, ich nehme an, es liegt daran, dass er mit niemandem darüber sprechen kann, aus Stolz, Eitelkeit. Wie lebt er denn im Moment? Ist er alleinstehend? Ja, er lebt alleine, hat aber eine Frau, zu der er eine Beziehung hat, die ist verheiratet. Er hat eine Tochter in Amerika und auch mit der spricht er nicht darüber. Aber er hat eine Beziehung zu einer Frau. Also ist in, ja, mh. Ja. Aber mit der spricht er auch nicht darüber. Wie oft seht ihr euch denn? So gut wie gar nicht. Er lebt also im Ausland. Und, ach so. Ja. Und wie kommuniziert ihr? Viel durch E-Mail und wir skypen miteinander. Ach so, wie oft und, so in der Woche? Ach, fast täglich. Ach so, das schon dann? Ja, ja. In welchem Land? Wie weit weg wohnt er? In welchem Land? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht sagen. Nee, so ungefähr. Also, noch etliche Kilometer. In Europa noch? Ja. In Europa? Mhm. Ja. Und jetzt hat er dir dieses wahnsinnige Vorhaben oder dieses vielleicht auch begründete Vorhaben, ich kann es ja nicht beurteilen, hat er dir kundgetan, dir erzählt. Ja, das hat er vor 3 Jahren schon mal gemacht. Und da habe ich das, weil er auf der Suche nach einem bestimmten Medikament war, das er bei sich da nicht bekommen kann, was hier natürlich auch nicht auf dem Markt ist, das ist also höchst illegal wohl, das ist mir schon mal gesagt worden, als ich mich erkundigt habe. Und aber das Thema ist jetzt vom Tisch mit dem Medikament. Ich weiß es nicht. Wie stark, welche Krebsart hat er? Er spricht nicht darüber. Das hat auch wohl mit seiner Eitelkeit zu tun. Er ist Wissenschaftler, er ist also hochintelligent. Und ich fürchte, dass er einen Gehirntumor hat. Ist er denn, wenn er Wissenschaftler ist, kann er dir das ja wahrscheinlich auch schon zumindest andeuten, ist er komplett austherapiert? Ja, ja, das ist so. Also es gibt keine Hoffnung? Nein. Und das steht auch fest. Wie gesagt, vor 3 Jahren war es schon genauso weit. Und da habe ich das aber total abgelehnt aus moralischen Gründen und war völlig erschreckt auch. Und aber vor 3 Jahren war es ja doch eben nicht so weit. Er hat ja immerhin dann noch drei Jahre jetzt gelebt. Ja, es ist wohl so, dass jetzt kurz bevor er mit mir dann auch wieder Kontakt aufgenommen hatte, er wohl eine intensivere Therapie hatte, die aber dann erfolglos war. Mhm. Da hatte er wohl, das war so seine letzte Hoffnung. Wie? Und er muss höllische Schmerzen haben. An Wochenenden zieht er sich total zurück auch von mir. Und Ich meine, das kann man nicht so richtig beim Skypen so richtig gut sehen, aber in gewisser Weise kann man den Menschen ja gut doch erkennen auf dem Bildchen. Wie wirkt er denn so auf dich? Ja, das ist, ich nehme an, er hat einen, wie gesagt, diesen Gehirntumor. Weil er manchmal ein bisschen, kann ich so von Körpersprache auch mir vielleicht so ein bisschen auch aneignen, eigentlich nur seinen Kopf schon mal recht liebevoll so streichelt. Das ist das Einzige, was er so an Körpersprache hat, ne? Also deswegen, ich nehme das ganz stark an. Ja. Du hast ihn doch bestimmt auch ganz konkret schon gefragt, was für einen Krebs hast du? Ja, hat er völlig abgelehnt, mir das zu sagen. Aber wie absurd eigentlich. Er sagt dir, dass er sich das Leben nehmen will, er sagt dir aber nicht, was für einen Krebs er hat. Ja, um ganz ehrlich zu sein, mir ist das fast egal, kann ich nicht sagen. Aber ich akzeptiere diese Haltung von ihm total. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn das so ein kluger Mann ist und so ein analytischer Mann ist, wie du ihn beschreibst, warum sagt der dir das, dass er das vorhat? Wenn man das wirklich vorhat, schweigt man darüber und tut es irgendwann. Hm. Ja, vielleicht, weil er so alleine ist. Und ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, der sowas so ein bisschen so anzieht, dass Leute, dass mir Menschen, die in Not sind, das alles so anvertrauen. Und du bist ganz, jetzt auch sehr anonym für ihn. Du bist weit weg, kannst da gar nicht eingreifen. Ja. Und rein theoretisch könntest du vielleicht doch eingreifen, könntest du seine Partnerin anrufen und sagen, hier, er hat das und das vor. Aber die kenne ich nicht. Ich habe auch keinen Kontakt zu seiner Tochter. Und also du hättest keinerlei Zugriff auf sein Leben? Nein. Du hast nur seine Kontaktdaten? Ja. Ich weiß natürlich Adresse und weiß, wo er wohnt, aber ich habe aus seinem Umfeld kenne ich niemanden. Und ihr habt euch wirklich die ganzen letzten Jahre nie gesehen mehr? Als ich 60 wurde, habe ich eine Reise geschenkt bekommen in den Ort, wo er lebt. Ja. Und da haben wir uns ganz kurz nur gesehen. Ja. Ach, wie verrückt. Und ja. Wie war das, als ihr euch gesehen habt? Er hatte nur ganz wenig Zeit und er schien mir sehr hektisch und ist ein ganz stark so materiell orientierter Mensch. Mhm. Er hat, glaube ich, ganz viel so Geschäft gemacht, als Berater, hat Firmen beraten in der ganzen Welt und ich glaube, ganz viel Geld. Ich glaube, er ist ganz, ganz reich. Wie kam denn eigentlich der allererste Kontakt zustande, wieder jetzt nach eurer Jugendzeit? Dadurch, dass ich ihm versucht habe, ihn ausfindig zu machen, nachdem ich diese Reise geschenkt bekommen habe. Ach so. Und ihn durch Internetrecherche ausfindig gemacht habe. Und da hat er sich sehr, sehr gefreut. Und Aber es entwickelte sich eben aufgrund des Treffens dort in dem Ort keine Liebesbeziehung. Nein. Das lief lange, lange zurück. Mhm. Bist du Single? Ja. Ja. Mhm. So, sonst jetzt hast, gar nicht, jetzt hast du... Ja, gut, was ich ja alles höre. Aber jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich ist es dir egal. Nee, egal, überhaupt nicht. Das habe ich dann sicherlich, aber ich akzeptiere es vollkommen. Also egal klingt so lapidar. Also ja, im Sinne von, das war falsch ausgedrückt. Im Sinne von, du akzeptierst es und du gerätst jetzt nicht in Panik deshalb. Nee. Ich habe das auch relativ gut geschafft, bis er mir dann diesen Termin genannt hat. Seitdem flattere ich. Und ich habe große Angst auch, selbst damit klarzukommen. Ich weiß natürlich nicht, was am 26. in der Nacht zum 27. läuft. Weißt du, warum er nun gerade den 27. festgelegt hat? Ja, ich nehme an, deshalb, weil er mit mir noch Weihnachten feiern will. Aber nur über Skype? Ja. Das ist ja verrückt alles. Das ist ja absolut irre, eigentlich. Ja, gut, das so zu hören. Deswegen rufe ich dich auch an, weil ich jetzt... Das ist eine seltsame Inszenierung, finde ich. Auch absurd. Es ist absurd, ja. Ich finde es auch absurd. Ich finde es auch eigentlich absurd, dich damit so zu belasten. Einmal dir dieses Datum zu nennen, dann mit dir noch Weihnachten feiern zu wollen über Skype, das ist alles Quatsch. Wenn, dann hätte er dich vor, also so hart das jetzt klingt, aber vor veränderte Tatsachen stellen müssen, indem er dir eine Mail schreibt, wenn du diese Mail liest, bin ich tot oder sowas. Ja, das wird wohl auch irgendwann so sein. Also wird dann so sein. Ja. Wie will er sich in das Leben nehmen? Entweder hat er sich dieses Medikament oder ein ähnliches besorgen können. Ich habe ihm da mehr oder weniger so Sekundärliteratur geben können durch eigene Recherche im Netz. Dieses Medikament sollte ihm aber eigentlich helfen, oder? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Sollte dieses Medikament ihm nicht eigentlich helfen? Falls er es hat. Es kann auch sein, dass er sich erschießt. Mein Gott. Ja. Jetzt finde ich, solltest du für dich klären, ob du diese Inszenierung mitmachst bis zum Dezember. Mhm. Ich sag dir gleich, ich hätte Aversionen dagegen. Ich würde mich dagegen sträuben. Ja, wenn du das sagst, ich habe etliche Sendungen von dir mitbekommen und weiß also, dass das Thema Sterben und Sterbebegleitung für dich schon auch ein ganz großes ist. Deswegen rufe ich eigentlich auch an, um da mal so eine objektive Meinung zu hören. Ja, ich hänge auch ziemlich alleine. Objektiv damit. Ist die Meinung nicht, das ist halt auch meine subjektive Meinung. Natürlich ist es gut, wenn du ihm beistehen kannst. Darum geht es ja gar nicht. Aber mir widerstrebt dieses in Szene setzen. Okay. Und mit dem 27. Und wenn du ihm sagst, das kannst du, mit ihm nicht am 24. Abend, am Heiligen Abend skypen und Stille Nacht hören und wissen, dass er sich in 2 Tagen das Leben nimmt. Das geht doch nicht so. Das ist für mich auch wirklich so. Das würde ich mit ihm kommunizieren, dass das so nicht geht, dass du das nicht kannst. Mhm. Dass du ihm die Hand reichst und für ihn da bist, wenn er gerne mit dir reden will und Kontakt haben möchte, aber so nicht. Okay, ja, das werde ich auch so machen, ja. Dieses Gespräch mit dir habe ich da jetzt auch so eine Klarheit, ja. Noch einen Satz, Resi. Ich würde auch, das ist ja irgendwie auch eine enge Beziehung, die ihr habt miteinander, irgendwie. Ja, es ist eine ganz was Zartes irgendwo, ganz was Schönes, ja. Da finde ich, dass du auch das Recht hast zu wissen, was für eine Erkrankung er hat. Das finde ich, das forderte Respekt vor dir einfach, dass er dir das auch erzählen sollte, wenn du ihn danach fragst. Ja. Wenn er alles andere mir auch sagt, ne? Das ja. kann man einfach, das würde ich auch nochmal thematisieren, sonst macht er da seinen Kram. Also ich würde es nochmal so sagen alles. Mache ich mich strafbar? Nein. Nee, ne? Da war ja auch diese Themenwoche vor einiger Zeit im Fernsehen, die habe ich intensiv verfolgt, weil das für mich generell auch ein Thema ist, dass ich denke, ich werde vielleicht auch mal irgendwann eigenbestimmt gehen wollen. Mhm. Und da habe ich das mit großem Interesse auch verfolgt, auch wie das gesellschaftlich gesehen wird und auch juristisch. Also das war schon eine tolle, ganz tolle Geschichte. Das wäre jetzt ein großes Fernsehen. Neues Thema, über das wir reden könnten, aber das werden wir jetzt nicht vertiefen. Ja, ja. Ja, liebe Resi, dann beenden wir das Gespräch. Ja. Ich hoffe, dass es dir ein bisschen was gebracht hat. Ja, danke schön. War gut, das mal so auszusprechen. Wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Hans, der ist 20. Hallo Hans. Hallo. Hallo Hans. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ich habe Probleme dabei, Ausbildungen zu finden, beziehungsweise eine feste Ausbildung. Was für eine Ausbildung möchtest du denn gerne machen? Irgendetwas Handwerkliches. Mein Bruder sagt, also er fehlt mir als Fahrradmechaniker Schwerpunkt Fahrradtechnik. Weil ich da sehr große Erfahrung drin habe. Weil du schon viel privat so in solchen Sachen gemacht hast. Ja, ich habe mir mit 3 Jahren das erste Fahrrad selber repariert. Ehrlich, mit 3 Jahren schon? Ja. Ja, dann bist du ja ein talentierter Techniker. Ja, kann man so sagen. Also alles, was im Haushalt kaputt geht oder sowas, das repariere ich selber, baue Lautsprecher selber. Und macht dir Spaß? Ja, ja. Ja Mensch, du bist 20 Jahre schon alt und das hat bisher noch nicht geklappt? Nein, Was hast du denn schon alles so unternommen? Ich habe viele Praktikas gemacht. Ich habe auch schon mal im Zweiradmechaniker-Bereich Motorradtechniker gearbeitet. Daraufhin hat mein ehemaliger Chef nach 2,5 Wochen ungefähr gesagt, dass ich nicht in den Betrieb reinpasse. Dass ich doch ein sehr guter Techniker gewesen wäre, aber dass ich nichts für den Betrieb bin. Mhm. Hat aber nicht näher begründet, oder doch? Nein. Ja, das ist ja auch ein bisschen gemein. Wenn du ein guter Techniker bist, warum will er dich dann nicht? Na ja gut, nur ist das gelaufen. Ja, leider. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe leider einen sehr schlechten Hauptschulabschluss. Aber immerhin einen. Ja. Ja. Wie viele Bewerbungen hast du denn schon losgeschickt? Oder? Also jetzt in diesem Jahr oder allgemein? Na, sagen wir mal allgemein, da kann ich mir ein Bild machen. 50 bis 100. Boah. Wohnst du eher auf dem Land oder in einer größeren Stadt? Ich wohne in Hamburg, in der Stadt. In Hamburg sogar? Ja. Wo es nur sehr viele Fahrräder gibt? Genau. Mann, das muss da irgendwie zu machen sein. Dass es irgendwann klappt. Ja, wie ist denn das für dich, wenn du schon mit 20 immer noch so rumhängst und hast noch keine Ausbildung? Wie fühlst du dich dabei? Relativ schlecht, weil ich eigentlich schon fertig sein könnte und vernünftig Geld verdienen könnte. Ja. Und lebst noch bei den Eltern im Moment? Ich wohne wieder bei meiner Mutter. Ja. Mensch, Hans, wir überlegen mal jetzt im Hintergrund, ob wir dir noch ein paar gute Ratschläge geben können. Du wohnst in Hamburg, da machen wir uns mal ein bisschen schlau. Das wäre sehr nett. Aber wo du jetzt gerade aus Hamburg anrufst, guck doch mal aus dem Fenster, wie ist die Lage bei euch? Wenn ich jetzt, also ich kann von mir aus dem Fenster den Fernsehturm sehen, den Michel und so. Ja. Ich guck mal, ziemlich voll gehagelt, Wind ist nicht mehr so dolle. Aber Hagel? Nee, es ist nur Reste vom Hagel, die noch auf dem Boden da sind. Also ist jetzt gerade mal relativ ruhig. Jetzt gerade mal eine stille Phase. Ja, zum Glück. Aber der Fischmarkt steht unter Wasser, ne, glaube ich. Ja, also ich wohne direkt auf der Wilhelmsburger Insel. Ja. Und uns wurde empfohlen, die Sachen aus dem Keller nach oben zu packen. Ah. Also ist das schon eine gefährdete Zone da, wo du wohnst? Ja, sollte. Also da, wo ich wohne, habe ich weniger Bedenken. Ich wohne im Hochhaus in einer guten Etage. Okay, dann kannst du dir das Spektakel von oben angucken. Genau. Ja. Lieber Hans, also ich verspreche dir, wir melden uns gleich nochmal bei dir und gucken mal, ob wir dir noch ein paar Tipps an die Hand geben können, okay? Okay, danke. Wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der Hans sucht im Großraum Hamburg eine Lehrstelle als Fahrradmechaniker. Da muss doch was zu machen sein. Monika ist hier. Monika ist 23, wollte ich schon sagen, 73. Hallo Monika. Hallo André. Jetzt hätte ich dich aber sehr viel jünger gemacht plötzlich. Ja, ich möchte aber nicht nochmal das mitmachen, was ich mitgemacht habe. Wollte ich gerade fragen, würdest du nicht gerne nochmal 23 Nein. sein? Warum nicht? Ich war mit einem Alkoholiker verheiratet, habe 3 Kinder, habe mit 20 meinen heißgeliebten Sohn zum Friedhof gebracht, habe mich von ihm getrennt und bin nach einem Jahr zurück und 87 war es total aus. Ich habe jetzt einen ganz, ganz lieben Mann. Aber es war damals eine schwere Zeit. Es war eine harte Zeit und hätte ich meinen jetzigen Mann nicht gehabt, wäre ich nicht mehr unter euch. Ich verstehe, deshalb möchtest du auch nicht nochmal 23 sein. Nein, nein. Deswegen hast du angerufen, Monika. Ja, ich habe vor knapp 15 Jahren 2 Immobilien verkauft. Und da ich eine kleine Rente bekomme, man kann sich ja vorab schon ein bisschen ausrechnen lassen, habe ich die Immobilien verkauft und den Erlös, das waren gute 120.000 Euro, habe ich dann in eine Lebensversicherung anlegen wollen, verrenten lassen. Ja. Diese Zeit war vor 3,5 Jahren und ich hatte meine ganzen Sachen soweit fertig, um das Gespräch mit dem Banker zu führen. Und meine Tochter Judith war bei mir, hat gewusst, dass das Geld da ist. Und dann sagt sie nach kurzem Überlegen, Mutter, du bist im Endeffekt allein im Haus. Ist es nicht besser, wenn du mal einkaufen bist, etc., dass du das Haus verkaufst, dass du den Ordner mir mitgibst, denn ich bin jetzt mit der Kleinen ja immer zu Hause. Ja, also den Ordner, in dem es um die Lebensversicherung ging. Wo die ganzen Sachen abgeheftet waren. Wir reden über 150.000 Euro ungefähr. 120. 120.000, okay. Und dann? 120.000 waren das. Ich hatte dann noch 20.000 davon anderweitig gegeben, so waren noch 100.000 da. Dann ist sie einen Tag später morgens 8:30 gekommen und sagt, Mutter, ich habe eine Nacht darüber geschlafen. Unterschreib mir doch, dass du mir die Unterlagen mitgegeben hast, damit ich mit meiner Schwester Simone keinen Ärger bekomme. Mein Gott, sag ich, Kind, was machst du spannend? Komm, hier hast die Unterschrift, wenn du es keine Zeit hast, geh. Ja. 3 Tage später habe ich den Banker angerufen, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Ja. Und da sagt der Banker zu mir, Ihre Tochter hat das Geld doch abgeholt. Ich sage, wie bitte? Ja, Ihre Tochter war gestern hier, hat das Geld abgeholt. Meine Tochter angerufen, wieso? Habe ich nichts mehr zu tun. Nein. Sie hat es abgestritten? Ja, dann habe ich diese Sache sofort dem Rechtsanwalt übergeben. Das ist ja unfassbar, das ist deine eigene Tochter. Meine eigene Tochter. Und das ging um deine Altersversorgung. Domina, ich habe eine Rente von 714 Euro, davon kann man nicht leben. Nee, und das wäre dein Polster gewesen. Und die Immobilien wären im Endeffekt die Mietseinnahmen hätten mich auch aufrechterhalten, nur dann fällt eine Reparatur an etc. etc. Somit habe ich gesagt, ich verkaufe und mit dem kann ich dann gut leben, wenn ich das verrennen lasse. Wie lange liegt das zurück, dass die Tochter... Dreieinhalb Jahre. Was ist jetzt bis heute aus diesem Geld geworden? Ich habe nicht einen Pfennig gesehen. Unglaublich. Meine jüngste Tochter Simone hat das erfahren und hat dann mir den Vorwurf gemacht, du steckst der Judith alles so. Also habe ich gesagt, Mädchen, komm rüber, wir sind mit ihr bei Gericht. Also sie glaubt dir nicht, dass die andere Schwester dich betrogen hat? Nein. Wie, noch vorab die Frage, Monika, wie war denn davor dein Verhältnis zu dieser Tochter, die dich jetzt so betrogen hat? Ein relativ gutes. Sie war in zweiter Ehe verheiratet, hatte ein Kind von anderthalb Jahren. Da habe ich dann gesagt, ach, weißt du, von Greven aus hierhin ist es doch ein Stückchen. Ich kaufe dir ein Auto, denn ich hatte ja ein bisschen Geld. Ach, das hast du auch gemacht. Ich kaufe dir ein Auto, dann kannst du mal öfter mit der Kleinen zu mir kommen und ich kann sie auch mal tags übernehmen. Was hast du ihr für ein Auto gekauft? Ich habe ihr von Seat ein Renault, bei Seat habe ich ein Renault gekauft für 6.475 Euro. Das ist ja unfassbar. Da hast du ihr noch ein Auto geschenkt und jetzt hat die vorab und jetzt betrügt deine eigene Tochter dich. Das ist ja eine ungeheure Schande. Ja. Eine ungeheure Schande. Was noch viel schlimmer ist, Domian, was mich auch seelisch kaputt macht, dass meine jüngste Tochter, die durch meinen Anwalt angeschrieben wurde, dass man sich zusammensetzen sollte. Es ist kein Echo gekommen. Ich habe jetzt vor 4 Wochen einen Brief von ihr bekommen. Ihr Leben, so wie sie es gesehen hat, mir mitgeteilt und hat dann gesagt, sie versteht bedingt, dass ich durch die erste Ehe nicht gerade rosig auf Männern zu sprechen bin. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, sie lässt dich im Stich. Sie steht dir nicht Stich. Zur Seite. Und du stehst jetzt im Alter von 73 da, dein ganzes Erspartes ist futsch. Ja. Mit der einen Unterschrift hast du ihr das übereignet, wahrscheinlich, das Geld. Weißt du, was sie mit dem vielen Geld gemacht hat? Dass die Tochter von ihr, mein Enkelkind, ist vor 8 Wochen umgezogen von Hannover nach Wuppertal und kommt, besucht mich und sagt, Hanna, deine Wohnung ist endlich fertig und eingerichtet. Da sagt sie, Oma, mir fehlen noch Gardinen in der Küche. Und ich sag, Mutter, muss dir doch Geld geben. Nein, Mama hat gesagt, ich hab nichts. Dann bin ich zur Kasse gefahren und habe dem Mädchen 500 Euro gegeben, dass sie sich Gardinen kauft. Weiß das Mädchen denn, was ihre Mutter gemacht hat? Ja. Was sagt das Enkelkind denn dazu? Mutti sagt nichts, Mutter spricht nicht davon. Und wenn das Thema auf den Tisch kommt, macht sie sofort zu. Das heißt, wir wissen nicht, was sie mit den 100.000 Euro gemacht hat. 80.000. Mensch, Monika, das tut mir aber leid, wirklich sehr leid für dich. Das ist eine richtige Schande. Das liegt jetzt beim Rechtsanwalt und geht vor Gericht. Ist schon vor Gericht. Wie sind denn die Chancen? Hat der Anwalt dir irgendwas? Nein. Null Chancen. Null Chancen, weil du unterschrieben hast. Ich habe unterschrieben. Ich hätte es lesen müssen. Mhm. Sie hatte das gefaltet, vierfach gefaltet. Mhm. Aber der Tochter glaubt man ja, wenn die Tochter was vorlegt. Ja. Aber natürlich, so die Gerichte argumentieren natürlich so, sie müssen alles lesen, auch wenn es ihre Tochter ihnen vorlegt. Genau. Und ich sage dir ganz ehrlich, Dominan, je älter man wird, desto mehr belastet einen. Das glaube ich. Zumal ich zu der jüngsten Tochter überhaupt keine Möglichkeit habe, noch mal ranzukommen. Monika, die Sendung ist vorbei. Wir rufen dich aber gleich noch mal an, das verspreche ich dir. Leg mal bitte auf. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen, trotz allem Unglück. Alles Gute. Domian, tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da, auch wieder im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, auch wieder mit einem freien Themen nach morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, wünsche den Leuten in Norddeutschland und in Mitteldeutschland eine erträgliche Nacht.